Einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tongilius nach verlangte am 30. Juni die südkoreanische Maßnahmenkonferenz für die Klärung des zweifelhaften Falls von geplanter Flucht der nordkoreanischen Arbeiterinnen im ausländischen Restaurant im Süden vom Nationalen Nachrichtendienst Südkoreas die Untersuchung der Wahrheit der Entführung der DVRK-Bürgerinnen.